Incommunicado von Michel Reimann. Gelesen von Fabian Neidhardt. Teil 2. Ich musste sie kennenlernen und fragte Alice, ob sie mich Backstage bringen könne. Sie schüttelte den Kopf. Die machen unten am Strand ein Lagerfeuer, dort findest du sie. In welche Richtung? Sie überlegte. Ich bringe dich hin, sobald die dritte Band begonnen hat. 15 Minuten später waren wir unterwegs. Ein Interview, sehr gut, die waren toll, nicht wahr? Suchen wir Eugene Jersey, quasselte sie, während ich hinter ihr durch den Sand lief. Wer ist das? Der Manager der Band, ein lustiger Kerl, du hast ihn am Technikpult kennengelernt. Ach der, sagte ich. Wir liefen auf einen alten roten Londoner Stockbus zu, der am Rande der Zufahrtsstraße zum Strand parkte. Davor standen drei Leute, die sich lautlachend unterhielten. Einer davon war der Tontechniker. Über dem Ramones-T-Shirt trug er nun ein abgewetztes braunes Kortsakko. »Das ist Eugene Jersey, der Manager«, sagte Alice, »und das ist ein Journalist, der gerne ein Interview mit euch machen würde.« »Oh, ein Interview«, rief einer der anderen Männer, »die Soundinistas auf dem Weg zum Weltruhm.« »Für welches Magazin?«, fragte Eugene. »Verschiedene«, sagte ich. »Zum Beispiel?« Ich zählte drei Namen auf. Eugene nickte und lächelte, aber ich wusste nicht, was das bedeutete. Er lächelte scheinbar immer. Wenn er überrascht über diese großen Titel war, ließ er es sich nicht anmerken. Seine Freunde schon. »Wow«, sagte der eine, »ihr werdet gerade entdeckt.« »Ich möchte aber die Sängerin interviewen, nicht den Manager.« »Klar«, sagte er, »schließlich hast du ja auch sie gefilmt und nicht mich.« Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass er wusste, dass ich das Interview niemals einem Magazin anbieten würde und einfach aus Lust und Laune mitspielte. Eugene war ein freundlicher Mensch. »Ich muss da mal zurück«, sagte Alice. »Komm mit«, sagte Eugene zu mir. »Wir spielen unsere Zugabe für die Fische und die Krabben, und wir grillen ein wenig. Anna hat noch nicht viele Interviews gegeben. Schon gar nicht für so große Magazine. Sie wird sich freuen. Wein und Bier haben wir auch.« Anna hieß sie also. Sie saß mit 20 oder 25 anderen um ein riesiges Lagerfeuer, eine Bongo zwischen den Beinen, und begleitete einen der Gitarristen der Band, der gerade »Waiting in Vain« sang. Eugene stellte uns kurz vor und ließ uns dann auch schon alleine. »Hi, tolles Konzert«, sagte ich. »Origineller Spruch«, sagte sie. »Ist dir der selbst eingefallen?« »Ja«, sagte ich. Sie lächelte und hielt mich offensichtlich für einen ganz netten, sympathischen Idioten. »Gibst du mir ein kurzes Interview?«, fragte ich. »Hey, willst du dich nicht vorstellen?«, rief der Gitarrist. Es klang nicht unfreundlich, aber irgendwie war ich mir da doch nicht ganz so sicher. »Klar, mein Name ist...« »Namen spielen für uns keine Rolle«, sagte er. »Musik zählt, Musik.« »Musik?« »Ja, mein Freund, Musik. Stell dich mit einem Lied vor.« »Ich singe grässlich.« »Spielst du besser Gitarre?« »Ja«, seufzte ich erleichtert. »Gitarre spielen war nicht so schlimm. Für ein Lagerfeuer am Strand reichte es allemal. Der Typ machte eine schnelle Bewegung und hielt mir plötzlich sein Instrument unter die Nase. »Dann spiel so laut, dass wir dich nicht singen hören«, sagte er. Alle lachten. »Mit welchem Lied stellt man sich in einer Runde vor, die man nicht kennt?« Die Nummer, die ich angeblich am besten konnte, war immer schon John Lee Hookers »Boom Boom« und Eric Burdens »I Was Born to Live the Blues«. Die Blicke aller waren auf mich gerichtet. Burden hat einmal eine absolut geniale Coverversion von »Ring of Fire« aufgenommen. Ich sah Anne an. »Oh ja.« Ich begann zu spielen. Dann sang ich leise, »Love is a burning thing.« Sie lachte hell auf, dann stimmte sie mit ein. »And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.« Spätestens bei diesem Punkt, darauf kann man sich bei der Nummer verlassen, beginnt die Hälfte der Leute mitzusingen. Und diesmal war es nicht anders. »I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher.« Ich entspannte mich, wurde mutiger, sang lauter. »And it burns, burns, burns.« Unsere Augen fanden sich, ich zwinkerte ihr zu. »The ring of fire.« Sie zwinkerte zurück. »The ring of fire.« Zweite Strophe, Refrain, nochmal Refrain und dann langsam und immer sachter. »The ring of fire. The ring of fire. The Ring of Fire. Am Ende sang ich wieder ganz alleine und ganz leise. Dann stoppte ich die Saiten. Sie klatschte, Eugene rief laut Bravo. Ich fragte, wollt ihr eine Zugabe? Sie zuckte mit den Achseln und grinste mich an, aber ein paar Leute riefen Nein und bloß nicht und Gnade. Also gab ich die Gitarre dem Nächsten weiter. Die Aufmerksamkeit der Gruppe fiel von mir ab. Ich war nun aufgenommen und nicht weiter interessant. Ich beugte mich zu Anna. Wie war's? Dein Gitarrenspiel war ganz passabel, sagte sie. Und sonst? Du singst schrecklich und das Lied ist aber sowas von abgelutscht. Das spielt jeder Zweite am Lagerfeuer. Peinlich? Kann man wohl sagen. Gibst du mir trotzdem ein Interview? Fragte ich. Klar, sagte sie. Gehen wir ein wenig zur Seite. Wir begaben uns auf einen Spaziergang weg vom Lagerfeuer, weg von der Bühne. Als wir zu einer felsigen Stelle kamen, kletterten wir weiter das Ufer entlang um eine kleine Halbinsel herum. Dann setzten wir uns auf einen großen Stein und ließen die Füße ins Wasser baumeln. Ich bin ziemlich verschwitzt, sagte sie, und noch bevor ich etwas erwidern konnte, lass uns vor dem Interview noch schwimmen gehen. Anna zog sich aus und sprang, Kopf voraus, ins Wasser. Es war eine helle Nacht, beinahe Vollmond. Ich streifte meine Hose im Sitzen ab, dann stieg ich etwas unbeholfen nach. Es war kalt, aber das störte die Durchblutung in dieser Situation nicht mehr. Wir schwammen, scherzten, bespritzten uns gegenseitig mit Wasser. Dann steckte sie mir die Zunge in den Mund und umklammerte mich mit den Beinen. Es war gar nicht leicht, in dieser Position zurück ins Seichte zu gelangen. Ich kam zuerst, natürlich, und rollte mich zur Seite. Anna stieß mir den Ellenbogen in die Rippen. »Wir sind noch nicht fertig«, sagte sie, und das war mir peinlich. Ich gab mein Bestes, und das dürfte gar nicht schlecht gewesen sein. Sie krümmte sich, erstarrte am Höhepunkt und kratzte mir blutige Fetzen aus der Haut. Eine schweigsame Minute später stand sie auf, zog sich an und ging zurück zum Lagerfeuer. Ich weiß nicht, wie lange ich unbeweglich auf dem Felsen saß. Ich fror und das Salz brannte in den Kratzwunden, aber das war mir egal. Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Eugene kletterte vorsichtig über die Felsen. Er setzte sich neben mich und wir starrten eine Zeit lang auf die Wellen und die hüpfenden, silbrigen Reflexe des Mondlichtes darauf. Irgendwann sagte Eugene, »Du spielst ja ganz gut Gitarre, aber am Repertoire solltest du feilen.« »Scheint so.« »Ich möchte dich um einen Gefallen bitten«, sagte Eugene. »Hm? Könntest du mit allen Bandmitgliedern Interviews machen und einen kurzen Text über sie schreiben? Wir stellen gerade unsere neue Homepage fertig und könnten sowas brauchen.« »Hm«, sagte ich, ohne viel drüber nachzudenken. »Wir haben nicht viel Geld. Genau genommen haben wir dafür gar kein Geld.« »Das habe ich mir gedacht. Das ist nicht das Problem, aber ich fliege morgen Abend nach London.« »Oh, schade. Sonst gerne.« »Nun klar.« Eugene holte eine Packung Marlboro aus seiner Hemdtasche, tippte gegen die Unterseite und steckte sich eine halb herausgerutschte Zigarette zwischen die Lippen. Er bot mir auch eine an. »Danke«, sagte ich, und als er mir Feuer gab, schämte ich mich ein wenig für meine Nacktheit. Vermutlich plapperte ich deswegen einfach drauf los. »Eine schöne Nacht«, sagte ich, um die Gedanken schweifen zu lassen. »Und worüber denkst du nach?« »Ich würde gern einen Roman schreiben.« »Worüber?« »Tja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Etwas über die Medienbranche. Vielleicht einen Krimi«, sagte ich, nahm einen Zug von der Zigarette und atmete ganz langsam wieder aus. »Oder ganz was anderes.« »Dann lasse ich dich wohl besser wieder in Ruhe nachdenken«, sagte Eugene und stand auf. »Fliegst du von Neapel aus?«, fragte er noch. »Ja, wir fahren da morgen hin. Wir könnten dich zum Flughafen bringen.« »Ich würde Anna noch einmal sehen.« »Das wäre nett«, sagte ich. »Und auf dem Weg dorthin werde ich einen kurzen Text für eure Homepage schreiben. Als kleine Gegenleistung. Ich habe mein Notebook dabei, kein Problem.« »Was will denn der da?«, fragte einer der Gitarristen, als ich am Morgen beim Bus auftauchte. »Es war der Schönling der Band. Irgendwie hatte jede Band ihren Schönling. Ist das nicht interessant? Leute in den 20ern oder Anfang 30 glauben ja oft, dass diese Milchbubis ein Phänomen der Boygroup-Ära sind und rümpfen verächtlich die Nase. Aber damit liegen sie völlig falsch. Bono hat mal in einem Interview erzählt, dass Larry Mullen Jr. nur deswegen bei U2 aufgenommen worden war, weil er hübsch war. Bono, The Edge und Adam Clayton waren so hässlich wie die Nacht finster, also musste für die zukünftigen weiblichen Fans noch ein Schönling her. Dass der zufällig auch noch hochgradig talentierter Drummer war, hat der Band aber vermutlich auch nicht geschadet. »Er fährt mit uns nach Neapel«, sagte Eugene, der gerade aus dem Bus stieg. »Er macht Interviews mit euch, für die Website. Du kannst gleich das erste geben.« »Interessant«, sagte der Typ desinteressiert. Schulterlange, blonde Haare, braun gebrannt, sportlich, arrogant. Ich hatte mir meine schlechte Meinung von ihm schon beim Konzert gebildet, in der Sekunde, als ich ihn auf die Bühne kommen sah. Jetzt war ich überzeugt, mich nicht getäuscht zu haben. Eugene schüttelte mir die Hand. »Das ist Chris«, sagte er. »Chris fährt die erste Teilstrecke heute. Normalerweise darf man mit Busfahrern ja nicht sprechen, aber wir machen heute eine Ausnahme. Du kannst dich hier in die erste Reihe setzen«, sagte Eugene. »Ah ja, danke. Ich musste eine Menge Müll von den Sitzen räumen, bevor ich Platz fand.« »Warum tust du dir das an?«, fragte ich mich. Es war früh morgens, mir war kalt, ich war unausgeschlafen, der Bus stank nach einer Milliarde Zigaretten, ich hatte die Zähne nicht geputzt, es gab keinen Kaffee und dieser Chris nervte schon vor dem Interview. Ich beobachtete ihn und Eugene und einen der anderen Musiker dabei, wie sie noch ein paar Dinge in den Stockbus räumten. Ich wusste natürlich, warum ich mitfuhr. Anna. Von ihr war nichts zu sehen. Sie schlief wohl. 10 Minuten später ging es los. Chris brauchte 3 oder 4 Versuche, bis der Bus ansprang, dann rollten wir los. Weg vom Strand, zunächst über einen Feldweg hinauf zur Küstenstraße. Die anderen verkrochen sich irgendwo im oberen Stockwerk des Busses. Wir fuhren wortlos. 15 Minuten. 30. 45. »Wolltest du nicht ein Interview machen?«, fragte Chris. »Klar«, sagte ich. »Ich bin nur noch nicht fit so früh am Morgen, du weißt schon. Aber fang mal an zu erzählen.« »Okay. Ich heiße Chris. Chris Mess. Das ist mein Künstlername. Verstehst du? Chris Mess. So wie Christmas. Ich bin 22, Single, Gitarrist und ich bin aus Schweden, Stockholm. Aber dort ist es mir viel zu kalt. Deswegen bin ich vor 2 Jahren abgehauen. Ich bin nach Gran Canaria und habe dort einen Winter lang als Animateur gearbeitet. Dann bin ich aufs Festland rüber und wollte eigentlich per Autostopp zurück nach Schweden. Aber weit bin ich nicht gekommen. In Barcelona habe ich ein Konzert der Sandinistas gesehen. Bin mit Eugene ins Reden gekommen. Tja, und jetzt bin ich hier. In gewisser Weise bin ich immer noch Animateur.« Ich blickte aus dem Fenster, beobachtete die karge Vegetation und den grauen Himmel. »Hallo?«, drängte der Typ. So ein super-duper Arschloch, dachte ich, und sagte dann, »das reicht fürs Erste. Es werden ja nur ganz kurze Texte.« Ich musste lächeln und freute mich auf das gepflegte Abendessen mit Max. Max war mein Cousin und fast mein Bruder. Wir saßen beim Abendessen, die ganze Familie. »Kinder, wir müssen etwas mit euch besprechen«, sagte mein Vater. Immer wenn er das sagte, gab es eine unerfreuliche Nachricht. »Euer Cousin Max«, sagte er, »wird in Zukunft bei uns wohnen.« Meine Geschwister plärrten sofort drauf los, aber mein Vater schüttelte den Kopf und machte eine wegwischende Geste mit der Hand. »Hört euch doch erst mal an, was euer Vater zu sagen hat«, sagte meine Mutter. »Er wird hier zur Schule gehen«, sagte mein Vater. »Max ist ein kluger, hochtalentierter Junge. Er soll seinen Abschluss an einer guten Schule machen und so etwas gibt es bei Tante Betty auf dem Land eben nicht. Also hat uns Tante Betty gebeten, ihn aufzunehmen.« »Und dann?«, fragte eine meiner Schwestern. »Und dann wird er wohl zur Universität gehen«, sagte mein Vater. »Jura vielleicht, aber das dauert noch Jahre bis dahin.« »Nein, das meine ich nicht«, sagte meine Schwester. »Und wo wird er dann wohnen? Wir haben kein Zimmer mehr frei.« »Nun«, sagte mein Vater, und er sah dabei nicht meine Schwester an, sondern das erste Mal an diesem Abend mich. »Wir haben uns überlegt, dass es am besten ist, wenn ihr beide euch ein Zimmer teilt.« Mir stiegen die Tränen in die Augen. »Mein Zimmer!«, schrie ich. Es hatte wie eine Frage klingen sollen. »Für ein paar Jahre ist das jetzt euer Zimmer«, sagte mein Vater. »Aber Max ist ein super-duper Arschloch«, brüllte ich aus Leibeskräften, dann warf ich meine Serviette auf den Tisch und sprang auf, ohne um Erlaubnis zu fragen, und lief in mein Zimmer. Dort wartete ich darauf, dass meine Mutter mir nachkam. Aber ich wartete vergebens. Super-duper Arschloch. Ich glaube, ich hatte das kindische Doppelpräfix nur erfunden, um nicht Arschloch sagen zu müssen. So sprach man nicht im Haus meiner Eltern. Sie stand plötzlich neben mir, stützte die Unterarme auf die Lehne des Sessels. Sie wirkte zornig und biss hektisch auf einem Kaugummi herum. »Oh«, sagte ich überrascht, »guten Morgen. Wo kommst du denn her?« »Das sollte ich wohl dich fragen«, sagte Anna. »Kein guter Morgen.« »Euer Manager«, sagte ich. »Eugene. Ja, Eugene hat mich gebeten, nach Neapel mitzufahren und Interviews mit allen Bandmitgliedern zu machen. Sie kaute weiter, ihr Gesichtsausdruck blieb unverändert. Für die Homepage, sagte ich. Interviews. So wie unseres gestern? War das ein Vorwurf? Ein Scherz? Oder war es nett gemeint? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und hast du schon alle anderen interviewt? Fragte sie. Nein. Na dann mach mal, sagte sie und setzte sich neben mich. Das letzte Mal sind wir nicht wirklich weit gekommen damit, flüsterte sie und es klang wie eine nüchterne Tatsachenfeststellung. Ich lächelte und wusste immer noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Anna, sagte sie, 24 Jahre, Sängerin und Bassistin. Kein Nachname? Fragte ich. Sie lächelte. Jersey. Mein Kinn klappte nach unten. Sag nicht! Doch, er ist mein Vater. Ich schnitt eine Grimasse. Er hat mich nackt gesehen, also, du weißt schon, nach unserem Interview. Und? Das ist mir jetzt noch peinlicher. Sie zuckte mit den Achseln. Dein Problem. Dir ist das egal? Wir sind seit fast 7 Jahren die meiste Zeit gemeinsam in einem Tourbus unterwegs. Glaubst du, du bist der Erste, von dem er weiß, dass ich ihn abgeschleppt habe? Sie klang nicht aggressiv, sondern eher belustigt. Und sie versuchte nicht unbedingt leise zu sein. Okay, du bist also die Tochter des Managers, murmelte ich. Das ist ungewöhnlich, das ist eine gute Story. Lass das. Was? Wenn du das so darstellst, als wäre ich nur in der Band, weil ich die Tochter des Managers bin, dann trete ich dir sonst wohin. Genauso gut könnte man sagen, Eugene ist nur der Manager, weil er der Vater der Leadsängerin ist. Wir sind gleichberechtigt, verstehst du? Voll und ganz. Okay. Nennst du ihn deswegen Eugene und nicht Vater oder Papa oder was weiß ich? Sie zuckte mit den Achseln. Nein, vielleicht. Keine Ahnung, ich nenne ihn schon sehr lange so. Wie seid ihr gemeinsam in eine Band geraten? Du bist 24, ihr seid seit 7 Jahren gemeinsam unterwegs. Ich bin in San Francisco geboren, habe dort mit meiner Mutter gelebt. Eugene war nicht viel zu Hause. Er hat sich in der Umweltbewegung engagiert, war ständig auf irgendwelchen Anti-Atom-Demonstrationen und Kongressen und solchen Sachen. Er war ständig im ganzen Land unterwegs, und wenn er da war, dann war das Haus voll mit Freunden meiner Eltern, lauter alte Kumpel aus der Anti-Vietnam- und der Bürgerrechtsbewegung. Ich habe ihn praktisch nie für mich gehabt. Vielleicht nenne ich ihn deshalb einfach Eugene. Und dann hatte er ja noch seinen Job an der Universität in Berkeley. Ich glaube, seine Studenten hat er mehr gesehen als mich. Eugene hat unterrichtet? Sie lächelte stolz. Eugene Jersey, PhD, Spezialgebiet politische Philosophie der Neuzeit. Und wie seid ihr dann hier gelandet? Es sollte nicht beleidigend klingen, aber mir war sofort klar, dass ich den Satz falsch betont hatte. Sie kniff die Augen warnend zusammen. Als Eugenes Eltern starben, erbte er ein schönes Sümmchen. Meine Eltern beschlossen zunächst einmal, eine ausgedehnte Europareise zu unternehmen. In Marseille lernten sie den Besitzer eines heruntergekommenen Jazzclubs in der Hafengegend kennen, der in Pension gehen wollte, aber keinen Nachfolger hatte. Sie soffen zusammen und verhandelten und zur Sperrstunde kauften meine Eltern den Club. Dort bin ich aufgewachsen, zwischen den Musikern und den Säufern, den Nutten und den Seeleuten, zwischen Franzosen und Algeriern und Marokkanern und Spaniern und Katalanen und Basken und Italienern und Korsen und. Interessant, sagte ich, klingt so gut, dass man es erfinden müsste, wenn es nicht wahr wäre. Sie warf mir einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte. Vielleicht ist es ja auch nicht wahr. Vielleicht. Aber ich kann es ja dennoch schreiben. Tu das, sagte sie. Und dann? Ich habe meine erste Band gegründet, als ich 15 war. Meine Eltern haben uns in ihrem Club auftreten lassen. Eugene hat uns nach und nach auch Auftritte in befreundeten Clubs in anderen Städten besorgt. Er war damals schon so etwas wie unser Manager. Und dann ist meine Mutter gestorben. Ein Autounfall. Sie ist aus dem Haus gegangen, um mit einer Freundin auf den Markt zu gehen und frisches Gemüse zu kaufen. Und ist nie wiedergekommen. Für mich war das natürlich ein Schock, aber ich glaube, Eugene hat noch mehr darunter gelitten. Er hat den Jazzclub zugesperrt. Einfach zugesperrt, nicht verkauft. Hat unsere 7 Sachen in unseren Lieferwagen gepackt und wir sind losgefahren. Und dann? Wir haben Liveclubs in ganz Europa besucht. Manchmal habe ich dort gespielt, manchmal nicht. Ich bin alleine aufgetreten als Singer-Songwriterin, ganz klassisch, nur mit akustischer Gitarre. Nach ein paar Monaten haben wir Carlos und Dimitri in einem Club in Genua kennengelernt. Sie sind nach uns aufgetreten. Sie waren gut. Und nach dem Konzert haben wir uns unterhalten und es hat gefunkt. Die beiden hatten am nächsten Tag einen Auftritt in La Spezia. Wir hatten frei. Sie hatten kein Auto, also haben wir sie hingebracht. Sie waren ohne Auto auf Tournee? Sie waren per Autostop unterwegs. Jedenfalls sind wir an diesem Abend in La Spezia das erste Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und ab dann ist das auch so geblieben. Das war vor 6 Jahren. Seitdem touren wir gemeinsam durch Europa. Wir drei auf der Bühne und Eugene als Manager. Meistens haben wir auch noch einen Gitarristen dabei. Einmal für ein paar Monate auch eine Gitarristin. Lena. Hat nicht funktioniert. Die wäre eine ziemliche Schlampe. Seit ein paar Monaten haben wir eben Chris mit an Bord. Apropos an Bord. Diesen Bus haben wir vor 3 Jahren in England gekauft und selbst zu unserer Wohnung umgebaut. Gute Geschichte, sagte ich. Okay, dann sind wir ja fertig, sagte sie und stand abrupt auf. Warte, eins noch, sagte ich und versuchte schnell eine Frage zu finden, die nicht allzu banal war. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Volltreffer. Sie dachte eine Sekunde nach. Ich glaube, das reicht fürs Erste, sagte sie. Es werden ja nur ganz kurze Texte. Max zieht bei uns ein, hatte mein Vater gesagt, aber ich sah das anders. Max zog nicht bei uns ein, sondern bei mir. Wir kauften ein Stockbett für mein Zimmer. Ich wollte unbedingt das obere Bett. Unbedingt. Ich hätte mich erdrückt gefühlt, wenn Max die ganze Nacht im Bett über mir geschlafen hätte. Max war nur 2 Monate älter, aber über einen Kopf größer und doppelt so schwer. Es hätte mich wahnsinnig gemacht. Wir kauften das Bett eine Woche, bevor Max einzog. Ich drängte meinen Vater, jeden Abend es zusammenzubauen. Ich hatte es eilig, mein altes Bett aus dem Zimmer zu räumen, das neue aufzubauen und das obere Bett zu besetzen. Aber mein Vater war ein vielbeschäftigter Mann und abends war er immer zu müde. »Morgen machen wir das, versprochen«, sagte er. Er sagte das am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Am Samstag erwarteten wir Tante Betty und Max zum Abendessen. Dann war es zu spät. Am Samstag weckte ich meinen Vater das erste und einzige Mal in meinem Leben. Er war immer ein arbeitsamer Frühaufsteher. Ich bin wohl ein hoffnungsloser Morgenmuffel. Aber an diesem Tag war es anders. Ich konnte nicht früh genug mit der Arbeit beginnen. Wir zerlegten mein altes Bett, schleppten es in den Keller, legten die Teile des neuen Betts griffbereit in meinem Zimmer auf und machten uns an die Arbeit. Ich habe niemals zuvor so konzentriert mit meinem Vater zusammengearbeitet und ich glaube, das erfüllte ihn ein wenig mit Freude. »Mittagessen ist fertig«, rief meine Mutter plötzlich. »Wir kommen gleich«, antwortete mein Vater. »Eine Schraube noch.« Er ließ mich diese letzte Schraube reindrehen und dann machten wir einen Schritt zurück und betrachteten unser Werk. Vater und Sohn. Ich fühlte mich ihm nicht oft verbunden. »Nach dem Essen holen wir die Matratzen«, sagte er. »Und die Bettwäsche«, sagte ich. »Ich werde mein Bett gleich beziehen.« »Warten damit noch«, sagte mein Vater. »Max ist der Gast. Er sollte sich aussuchen, ob er oben oder unten schlafen möchte.« Dann drehte er sich um und ging essen. Ich trottete hinterher und sprach bei Tisch kein Wort. Aber das fiel niemandem auf. Der Nachmittag war schrecklich. So ein Nachmittag, wie man ihn eben oft hat, wenn man sich eine unglückliche Jugend einbildet. In meiner Erinnerung war es bewölkt und düster, Herbst-Endzeitstimmung. Tatsächlich war es Ende August, das Wetter wird wohl herrlich gewesen sein. Max und Tante Betty kamen pünktlich um 6 Uhr. Allgemeine Begrüßung, nur ich stand ein wenig abseits. Mein Vater sagte, bringen wir zuerst Max Sachen auf sein neues Zimmer, er wird neugierig sein. So gingen wir alle in mein ehemaliges Zimmer, das für meinen Vater nun offensichtlich schon Max gehörte. »Welches Bett willst du?«, fragte er. »Das obere oder das untere?« Ich hielt den Atem an. Max überlegte. Dann sah er mich an. »Das ist dein Zimmer, oder?« Ich nickte. »Jetzt ist es euer Zimmer, Max«, sagte mein Vater. »Welches Bett willst du?«, fragte Max. »Du bist der Gast, du darfst dir eines aussuchen«, hörte ich mich sagen. Und nach einer Sekunde Pause ergänzte ich, hat mein Vater gesagt. Max lächelte. Ich dachte, er genoss diesen Sieg. Aber dann sagte er, »Hey Mann, es ist dein Zimmer, wo willst du schlafen?« Ich habe es noch im Ohr, dieses »Hey Mann«, das cool klingen sollte. Es klang auch cool. Ich warf einen Blick auf meinen Vater, er zeigte keine Reaktion. »Oben«, sagte ich. »Gut«, sagte Max und legte seinen Koffer auf das untere Bett. Dann hielt er mir die Hand hin. Auf gute Partnerschaft. Der obere Stock des Autobusses war zweigeteilt. Hinten befanden sich die Schlafplätze. Sie waren mit blickdichten Vorhängen versehen, aber offensichtlich gab es 8 Kojen. 4 links, 4 rechts des Ganges, angeordnet wie Stockbetten. Stockbetten. In der vorderen Hälfte des Raumes standen 2 Sofas und die Wände und die Frontseite waren mit Regalen verkleidet, in die bis in den letzten Millimeter Bücher und Zeitschriften gestopft waren. Obwohl es mitten am Tag war, war der Raum düster, denn alle Fenster waren entweder mit Vorhängen verhängt oder von den Regalen verstellt. Nur zwei rote Lavalampen und Annas Leselicht sorgten dafür, dass ich überhaupt etwas sehen konnte. Anna lag in einer der Kojen, las in einem Magazin und schenkte mir keine Beachtung. Carlos lümmelte auf einem Sofa, hatte die Augen geschlossen und trug Kopfhörer. Ich legte den Kopf schief und ließ die Augen über die Bücher wandern. Im ersten Regal fand ich viel von Stephen King und Dean Koontz, aber auch Grisham und seine Trittbrettfahrer. Dann im zweiten Regal fiel Marx, Engels und Gramsci. Bakunin, Proudhon und Kropotkin. Einiges von Kant und Locke und Adam Smith, dazwischen Sartre, Foucault und Bourdieu und Adorno Horkheimer. Ich schmunzelte, in der Schule und beim Studium hatte ich über die meisten dieser Autoren zumindest ein wenig Sekundärliteratur gelesen. Hier standen sie nun im Original auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Und von den Russen gab es englische Übersetzungen. Ich nahm Adam Smith aus dem Regal, Der Wohlstand der Nationen. Das hatte ich zu lesen versucht, aber nach den ersten Kapiteln über die Arbeitsteilung hatte ich es gelangweilt bleiben lassen und es bei einer Zusammenfassung belassen. Es war mir nie abgegangen, und soweit ich wusste, hatte Max sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, ohne es je gelesen zu haben. Ich stellte das Buch wieder zurück. Im nächsten Regal fanden sich Freud und Jung, Dawkins und Dennett, McLuhan und Watzlawick. Darunter dann antike Klassiker, Aristoteles, Platon, Epikur, Seneca, Cicero, Marc Aurel, Augustinus, aber auch Homer, Herodot und Plinius. Auf der gegenüberliegenden Seite waren die Regale mit Sachbüchern und prächtigen Bildbänden vollgestopft. Werke über die Kunstgeschichte der Antike, des Mittelalters und der italienischen Renaissance standen neben Biographen von Dante, Galilei und Victor Hugo. Dazu Monographien über historische Themen wie die Geschichte des Ackerbaus, der Schrift, des Seehandels, des Buchdrucks, der Ölmalerei und der Astronomie und Grundlagenwerke zur babylonischen und griechischen Kultur, der französischen und der industriellen Revolution, über Humanismus, Liberalismus, Sozialismus und. »Das gehört alles Eugene«, sagte Carlos, der die Augen geöffnet und die Kopfhörer abgenommen hatte. »Nur das eine Regal dort, das teilen uns wir anderen.« Er zeigte auf die King- und Grisham-Abteilung. »Verstehe«, sagte ich. Es lief gar nicht so schlecht, das mit Max und mir, zumindest phasenweise. Er bemühte sich, das muss man anerkennen, und nachträglich betrachtet war ich in der ersten Zeit wohl wirklich kein einfacher Mitbewohner. Aber wir bekamen es halbwegs auf die Reihe. Okay, dass Max eindeutig stärker war und mir kräftig mit der Faust in die Magengrube schlug, wann immer er es für geboten hielt, mag auch einiges dazu beigetragen haben, dass ich meinen offenen Widerstand gegen seine Abendwesenheit bald aufgab. Wir rauften uns also im wahrsten Sinn des Wortes zusammen. Und nach einiger Zeit gab es auch Momente, da fand ich Max cool. Als er in meinem Zimmer einzog, war er ein fetter, dummer Bauernjunge. Doch er entwickelte sich, und das schnell. Er las Hesse und Hemingway und Bukowski und all die anderen Pubertätsklassiker, die meine Eltern im Regal hatten. Er nahm ab. Seine Garderobe änderte sich, Stück für Stück, und nach einem Jahr war er richtig hip. Wenig später brachte er die ersten Freundinnen mit nach Hause. Dann stritten wir um unser Zimmer und manchmal warf er mich einfach raus. Wir gründeten unsere erste Band mit Freunden, nachdem wir gemeinsam einen Videofilm angesehen hatten. Zurück in die Zukunft. Michael J. Fox an der roten E-Gitarre. Der Abschlussball. Rock'n'Roll. Wir losten um die Instrumente und Max zog den Zettel, auf dem Lead Guitar stand. Ich könnte wetten, er hat nachgeholfen. Jedenfalls kamen wir heim und ich wollte meinen Eltern von der Band erzählen, aber ich musste zuvor noch aufs Klo und während ich pinkelte, war er schneller und schilderte unseren zukünftigen Erfolg mit leuchtenden Augen. Mein Vater rief Tante Betty an und wenige Tage später kauften sie gemeinsam zwei Gitarren. Eine rote, so wie im Film, für Max und eine weiße für mich. Da waren wir 15. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, hatte ich noch nie live ein Konzert gesehen. Ich kannte nur Zurück in die Zukunft. Wir hatten inzwischen auch eine VHS-Kassette, kopiert von einem Freund. Der Abschlussball war unsere Lieblingsszene. Wir sahen sie tausendmal, immer und immer wieder. So hatte ein Konzert zu sein. Johnny B. Goode. Max war Marty, er sang und spielte die Leadgitarre, er tobte über die Bühne, er wälzte sich am Boden, er trat gegen die Verstärker, die Mädchen kreischten. Ich stand daneben und zupfte die Rhythmusgitarre. Ehrlich gesagt, ich war auch weniger musikalisch als Max. Er komponierte unsere Nummern, spielte mir meinen Part vor und ich lernte ihn auswendig. Das funktionierte ganz gut. Aber Max schrieb schreckliche Texte. Einmal stritten wir und er warf mir vor, beschissen zu spielen. Und weil ich nicht wusste, was ich ihm vorwerfen konnte, schrie ich, »Und du schreibst Scheißtexte!« Ach so, brüllte er zurück, dann schreib doch mal einen besseren Klugscheißer. Das tat ich. Ich schrieb die ganze Nacht und brachte meinen Text am nächsten Tag zur Probe mit, in dreifacher Abschrift. Max las ihn und sagte, »Naja, das ist aber auch nicht besser, Kleiner.« »Doch«, sagte Stain, unser Drummer, »sein Text ist besser.« Und Tom, der Bassist, stimmte ihm zu. »Der Kleine soll ab jetzt die Lyrics schreiben«, sagten sie, und so war es dann auch. Ende Teil 2.